Reise des Lebens. Wohin führt mich meine Reise, kann den Weg doch nur erahnen. Doch im Traum, da höre ich leise, wie sich des Lebens Linien bahnen. Manchmal kommt ein Schild vorbei und weist mir seinen Weg. Doch auf die Frage, ob er richtig sei, da antwortet es zu spät.